so ist ein altes Versäumnis aufgeholt. Von Norden her wird auf lange kein Feind das weltbeherrschende Rom bedrohen. Aber die neue Grenze zieht sich, immer dem Laufe der beiden Ströme folgend, langgestreckt von der Mündung des Rheins bis zur Mündung der Donau. Sie abzukürzen, zugleich das unruhige Germanien endgültig zu bändigen, eröffnet Drusus den Großangriff gegen das Germanenland, den er außerordentlich sorgfältig vorbereitet. 50 Kastelle am Rhein und 2 große Ausfallplätze baut er auf, Castra Vetera am Fürstenberge bei Xanten im Norden, Mongotiacum, Mainz im Süden. Ein Kanal vom Rhein über die Jissel zur Zuidersee im See Flavo macht ihm den flotten Weg nach der Nordküste Germaniens leichter. Erprobte Garnisonen zur Rückendeckung zurücklassend, bricht er auf, nachdem er die Küstenvölker, die Bataver und die Friesen gewonnen. In diesem Jahre, 12 vor Christus, geht er zur Mündung der Ems und Weser gegen die Chauken und Bructerer. Im Folgenden werden die Sugambra heimgesucht, das Land der Cherusker bis zur Weser durchmessen, vom Süden her neuerdings die Chauken bedrängt. Auf dem Rückwege allerdings müssen die wütend nachdrängenden Sugambra und Chatten abgewehrt werden. Ihnen zum Trotz errichtet der Feldherr 2 Kastelle, eines bei der Mündung der Elison in die Lippe, das andere am Taunus unfern des Rheines. Von diesem bricht er im Jahre 10 vor Christus auf, durch die Wetterau ins Land der Chatten stoßend. Durch zahlreiche Kastelle sichert er die wichtige Einfallspforte. Die Mainsueven geben nach diesen Erfolgen des Drusus ihr Vorrücken nach dem Westen auf. Rückwandernd nehmen sie von dem Bollwerk Böhmen Besitz, das durch den Abzug der keltischen Boier herrenlos geworden ist. Der Heereszug des Jahres 9 vor Christus ist der 4. und letzte des Drusus. Über das obere Maingebiet stößt er in schneidigem Marsche bis an die Elbe vor. Aber auf dem Rückwege wirft ihn ein Sturz vom Rosse auf das Siechbett und nach 30 Tagen stirbt er. Sein Bruder Tiberius, dem Verstorbenen ebenbürtig, übernimmt das Kommando. In behutsamen Heereszügen gelangt er 2-mal bis zur Elbe in die Gaue der Langobarden. Er nützt vorhandene Streitigkeiten und erlangt die Anerkennung der römischen Oberherrschaft. Die unruhigen Sugambra verpflanzt er auf das linke Rheinufer nördlich der Ubier. Es ist eine Atempause für die Germanen, als Tiberius im Jahre 6 vor Christus das Kommando abgeben muss, in die Verbannung auf der Insel Rhodos ziehend. Erst im Jahre 4 nach Christus kommt er wieder. Inzwischen befehligen Lucius Domitius Ahenobarbus und Gaius Sentius Saturninus. Domitius erbaut die langen Brücken, ein wichtiger Marschweg der Römer ins innere Deutschland, wahrscheinlich durch das südoldenburgische Sumpfgebiet gelegt. Wieder im Kommando unterwirft Tiberius die Chatuarier, die Bructerer und die Cherusker. Nachdem er seine Truppen mitten in Deutschland, bei den Quellen der Lippe, überwintert hat, erzwingt er im nächsten Frühjahr die Unterwerfung der Chauken. Wieder erreicht das römische Heer die Elbe. Die Flotte aber, die der Küste entlang bis Kap Skagen fuhr, hat die Wohnsitze der Kimbern aufgesucht und sie veranlasst, nach Rom eine Sühnegesandtschaft für den Friedensbruch ihrer Altvorderen zu entsenden. Die römischen Adler stehen an der Elbe, aber das große Werk der Kaisersöhne muss noch gekrönt werden. In Böhmen hat der Markomannenkönig Marbot, dem auch die Quaden in Mähren gehorchen, eine Macht aufgerichtet, der ein Suevenheer von angeblich 70.000 Mann zu Fuß und 4.000 Reitern zu Gebote steht. Um für die Zukunft vorzusorgen, muss sein Reich zerschlagen werden. Tiberius will gegen diesen Feind 2 Heere mit zusammen 14 Legionen einsetzen, vom Main her unter Sentius Saturninus, von Carnuntum her unter seiner eigenen Führung. In einigen Tagen wird dann das Schicksal der Markomannen entschieden sein. Da bricht im Rücken des Tiberius der große Aufstand der Pannonier und Illyrier los. Als nach 2 heißen Kampfjahren die Bewegung niedergeworfen ist und der Angriff auf Marbot erneuert werden könnte, stürzt überraschend die römische Front in Germanien zusammen. Wie konnte dies geschehen? Hier standen die besten 5 Legionen, über die Rom verfügt. In Germanien kommandiert Quinctilius Varus, ein Friedenssoldat, erschlafft in kampffernen Garnisonen, ein Mann schwerfälligen Geistes, auch körperlich für den Frontdienst kaum mehr tauglich. Er war in Afrika, Asien und Syrien Statthalter, wo es keinen Feind mehr gab und sich der Dienst erschöpfte in der Abhaltung von Truppenparaden, im Rechtsprechen und in der persönlichen Bereicherung, was alles er trefflich verstanden hat. Nun steht der verwöhnte Mann unter einem einfachen Volke, das er verachtet, über das er sich unendlich erhaben dünkt. Er spricht recht, als wäre er Richter in Rom, nicht aber im Waffenstarren der Germanien. So beurteilt den Kasernenhofgeneral der römische Frontoffizier Valerius Paterculus. Die von Varus verachteten Germanen durchschauen seine Schwäche. Sie drängen sich an den Statthalter heran. Einer zerrt den anderen mit scheinbarer Erbitterung vor das Gericht. Sie schmeicheln dem Varus. Er habe ihnen zum ersten Male Recht und Gerechtigkeit ins Land gebracht. Der aber merkt weder den Spott der Edelinge noch den Hass im Volke wegen der römischen Rechtsschikanen. Er hält die Germanen für ebenso feig, feil und minderwertig wie das Geschmeiß der Orientalen, mit dem er bisher zu tun gehabt hat, nur noch für dümmer. So bricht das Schicksal über ihn herein. Dieses Schicksal heißt Arminius, der junge Cheruskerfürst. Er hat den römischen Heeresdienst, die römische Verwaltung, römische Sitten kennengelernt. Er hasst die Römer nur umso glühender und sinnt auf die Abschüttelung des Jochs. Der zehnmal kluge Varus wird ein Wild für seinen germanischen Feind. Arminius speist an seiner Tafel, wiegt ihn in Sicherheit. Varus sieht ihn gerne, der inzwischen das Netz der Verschwörung flicht. Im letzten Augenblicke warnt ein Verräter, Segestes. Varus ist nicht zu überzeugen. Der Statthalter lässt sich durch Vorspiegelung eines Aufstandes in seinem Rücken von seinem Sommerlager an oder nahe der Weser weglocken in unwegsames Gebiet. In den teutoburgischen Waldschluchten wird er mit seinem Heere, 3 Legionen, 6 Kohorten Bundesgenossen und 3 Alen, das sind Reiterschwadronen, von allen Seiten angefallen. Die Germanen haben die beherrschenden Höhen besetzt, die Legionen und Hilfsvölker stecken in den sumpfigen Niederungen. Ununterbrochener Regen behindert die Vorwärtsbewegung. Der Boden ist lehmig und bleibt an den Schuhen haften. Die Römer marschieren verzweifelt weiter. Es geht ins Verderben. Die Bestände schmelzen zusammen. Am 3. Tage brechen die ringsum eingeschlossenen und entmutigten Truppen zusammen. Varus, schon verwundet, stürzt sich in sein Schwert. Die Reiterei gibt das Heer preis und erzwingt den Durchbruch. Über das Fußvolk aber bricht die Vernichtung herein. Der Kommandant des Lagers ruft zur Ergebung. Die Adler fallen in Feindeshand. Nur einen rettet die Aufopferung eines Adlerträgers. Dann ist der letzte Widerstand aus und die Wälder von Teutoburg widerhallen vom Jubel der Sieger. Die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus ist eine der Schicksalsschlachten der Weltgeschichte. In ihr triumphiert der Freiheitswille der Germanen über die Machtmittel eines Reiches, das bis dahin nur in der Unwegsamkeit und Unüberwindlichkeit der Natur seine Schranken gefunden hatte. Es ist der erste entscheidende Schlachtensieg der Deutschen. Leider wissen wir seinen Schauplatz nicht. Den Namen Teutoburger Wald überliefert uns Tacitus. Die Kampfstätte muss nahe dem Raume zwischen Ems und Lippe oder östlich davon gelegen sein. Auch der deutsche Name des Arminius ist unbekannt. Hermann ist nicht die richtige Übersetzung.